Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 25. Mai 94. Es ist doch viel besser, dass du wieder in Jena bist. Unser Briefwechsel hatte durch deine weitere Entfernung sehr gelitten. Jetzt hoffe ich nun bald von dir zu erfahren, ob der Wallenstein oder die ästhetischen Briefe fortgerückt sind. Für deine Gesundheit habe ich immer bessere Hoffnungen, nur vergiss deinen Körper nicht, wenn du über der Arbeit oder in der Freude bist. Zu der überstandenen Reise und der Gesundheit des Kleinen wünsche ich dir von Herzen Glück. Bei mir geht alles noch gut. Gestern sind die Kinder zum ersten Male ausgefahren und Karl hat zu Ehren seiner Mannheit zum ersten Male in Hosen geprangt. Man hatte ihn versichert, dass ein Bad zu den Hosen gehört. Wie ihm also der Schneider die Hosen bringt, fragt er, wo Bad ist. Humboldt wird dir ein angenehmer Umgang sein, wie er es mir war. Sag ihm, dass ich mich beschäftige, ihm auf seinen letzten Brief zu antworten, der sehr reichhaltig ist. Nur seit etlichen Tagen ist es mir gelungen, mir diese Ideen wieder geläufig zu machen, und ich sehe, dass ich noch viel zu tun übrig habe. In allem dem, was du, Kant, Humboldt und ich selbst über Schönheit herausgebracht haben, finde ich einzelne richtige Merkmale, aber der ganze Begriff ist mir noch nicht erschöpft. Es muss ein Prinzip der Schönheit geben, aus welchem alle diese verschiedenen Merkmale hergeleitet werden können. Was Humboldt über den Unterschied des Schönen und Charakteristischen in seinem letzten Briefe bemerkt, ist mir besonders wichtig und hat mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Lass dir doch von Humboldt das zeigen, was ich ihm über die Kantschen Kategorien geschrieben habe. Ich bin begierig zu wissen, was du davon denkst. Dass Kant dich vorzüglich schätzt, wundert mich nicht. Es ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen euch beiden in dem Charakter eures Geistes, die man bei genauerer Vergleichung wohl bemerken kann. Wie steht's denn mit der Thalia? Es ist sehr lange, dass ich kein Stück gelesen habe. Besonders glaubte ich, deinen Aufsatz über die Schönheit des Umgangs bald zu bekommen. Ich lese jetzt viel in den Griechen. Es hat mir an Geläufigkeit der griechischen Sprache gefehlt, um ohne Schwierigkeit die griechischen Dichter zu lesen. Diese Schwierigkeit musste mich im Genusse stören und benahm meinem Urteile die nötige Unbefangenheit. Ich will schlechterdings wissen, wie diese angeblichen Muster auf mich wirken, wenn ich sie wie ein neueres Produkt lesen kann. Autorität imponiert mir nicht, aber für wahren Gehalt glaube ich Empfänglichkeit zu haben, wo ich ihn finde. So viel bemerke ich schon jetzt, dass mir die Griechen lieber werden, je mehr ich mich damit beschäftige. Ich fing mit dem Aeschylus an und im Prometheus und Agamemnon besonders fand ich meine Erwartung übertroffen. Auch in Heptaepitebas sind treffliche Stellen und die ganze Anordnung hat eine edle Einfalt. Was Schütz noch nicht herausgegeben hat, kenne ich noch nicht. Sein Kommentar war für mein Bedürfnis sehr passend. Jetzt lese ich die Iliade und ich gestehe, dass sie mich immer mehr anzieht. Dass die Götter so wenig idealisch sind, fällt anfänglich auf, aber das Sittliche gehörte wohl damals noch nicht in den Begriff dieser übermenschlichen Wesen. Der Dichter musste sie wie der Künstler unter menschlichen Formen darstellen. Er gab ihnen nur größere Kraft, einen weitreichendern Blick etc. Das Bewusstsein ihrer Gewalt artet oft in Despoten Übermut aus und macht sie weniger sittlich als die Helden. In diesen finde ich viel schöne Natur, eine überraschende Naivität, patriarchalische Treuherzigkeit, etwas von dem ehemaligen Rittergeiste und dergleichen. Die Messe ist für Literatur nicht sehr ergiebig. Goethens Reineke Fuchs ist fast das Bedeutendste. Was sagst du zu Herders Aufsatz über die Auferstehung? Mir gefällt der Ton des Ganzen. Es ist schwer, die Dogmatik auf eine solche Art zu idealisieren. Der fünfte Teil der zerstreuten Blätter war, deucht mich, nicht sehr erheblich. K.